Kundgabennummer 7944 vom 18.07.1961. Kommen in den Wolken. Euch allen sei es gesagt, dass ich wiederkommen werde in den Wolken, dass ich ebenso zur Erde herabkommen werde, wie ich einst aufgestiegen bin zum Himmel, dass mich die Meinen sehen werden in Glanz und Herrlichkeit, wie einst meine Jünger mich sahen, und dass ich auch die Meinen hinwegholen werde von der Erde, weil der Tag des Endes gekommen ist. Wohl steige ich zuvor schon im Wort zur Erde hernieder, denn ich selbst bin das Wort, und ich habe euch die Verheißung gegeben, dass ich bei euch bleibe bis an der Weltende. Doch mein offensichtliches Kommen steht euch noch bevor, denn es bildet den Abschluss einer Erdperiode und den Beginn einer neuen. Mein Kommen in den Wolken ist wörtlich zu nehmen. Doch wenige nur werden mich erschauen, denn meine Herde ist klein. Und nur die Meinen werden meinen Anblick ertragen können. Nur den Meinen werde ich sichtbar sein und sie meine Macht und Herrlichkeit schauen lassen. Und das sei eure Hoffnung in Stunden der Not und Bedrängnis von Seiten der gottfeindlichen Mächte. Denn zuletzt wird alles gottfeindlich eingestellt sein, die Machthaber und deren Anhang, die Menschen, die im Glaubenskampf sich auf deren Seite schlagen. Sie alle werden vorgehen gegen euch, die ihr mir treu bleibet und standhaltet bis zum Ende. Und sie werden euch hart bedrängen, und dann solltet ihr hoffen auf mein Kommen, denn ich lasse euch nicht in der Not des Leibes und der Seele. Ich werde euch erretten und hinwegholen an eine Stätte des Friedens. Und euer Glaube wird stark sein, so dass ich selbst mich euch zeigen kann, wenn ich kommen werde in den Wolken, zu richten die Lebendigen und die Toten. Dann wird die große Scheidung der Geister vollzogen, und mein Gegner wird keine Gewalt mehr haben über euch, denn er und sein Anhang wird gebunden werden auf lange Zeit. Nur wenige Menschen glauben dies ernstlich, dass mein Wiederkommen nahe ist. Aber die Zeit ist erfüllet. Und ich sage nun nicht mehr, ich komme, wenn die Zeit erfüllet ist, sondern die Zeit ist erfüllet. Ihr könnet nur noch mit ganz kurzer Zeit rechnen, mit nur wenigen Tagen, gemessen an der langen Zeit, die vergangen ist, seit ein Ende prophezeit worden ist. Ihr lebet in der letzten Zeit, auch wenn ihr es nicht wahrhaben wollet. Mein Kommen steht euch kurz bevor. Darum sorget, dass auch ihr zu den Erwählten gehört, die mein Kommen im Fleisch erleben werden, die mich schauen dürfen in Macht und Herrlichkeit, die ich entrücken werde kurz vor dem Ende. Wollet nur zu jenen gehören, und ich will euch wahrlich die Kraft vermitteln, dem Willen auch die Tat folgen lassen zu können. Lasset euch immer wieder von mir ansprechen und trachtet nur danach, in meinen Willen einzugehen, und ihr werdet mit mir die Bindung herstellen. Ihr werdet euch mir anschließen und nun auch zu den Meinen gezählt werden, die ich erretten werde, bevor das Ende kommt. Denn dass ich selbst kommen werde, das ist gewiss. Und dass ihr alle mich werdet erblicken können, die ihr lebendig an mich glaubet und mir eure Liebe entgegenbringet, das solltet ihr auch ungezweifelt glauben, denn mein Wort ist Wahrheit und es erfüllet sich. Die Menschen, die mein Kommen in Abrede stellen, die dieses Kommen nur bildlich sehen und erklären wollen, sind noch nicht so tief in ihrem Glauben, dass sie mir verbunden sind. Aber die große irdische Not vor dem Ende wird ihren Glauben noch festigen, so wie sie eines guten Willens sind. Und sie werden selbst mein Kommen erflehen, weil sie nur von mir selbst Rettung ersehen, die ihnen von anderer Seite nicht mehr kommen kann. Ich werde euch erretten aus tiefster Not. Und das solltet ihr glauben und die Stunde erwarten, wo sich meine Verheißung erfüllt. Und dann wird mein Gegner geschlagen sein, doch mit ihm auch sein großer Anhang, den die Erde wieder aufnehmen wird. Darum hoffet und harret aus, ihr, die ihr mir angehören wollet. Denn es kommt die Stunde der Befreiung für euch. Es kommt der Tag der Scheidung der Geister. Es kommt eine irdische und geistige Wende, die ihr erleben werdet und die euch ständig angekündigt wurde in Wort und Schrift. Amen.